heute mit Dominik. Ja, hallo, und mit Martin. Ja, hallo. Letztes Mal, dieses Mal haben wir jetzt wirklich sowas, was haben wir alles falsch gemacht letztes Mal, weil da gibt es sogar so faktisch und technisch ein direkt ansprechbares Problem, das wir falsch dargestellt haben. Ja, ja, waren wir auch nicht die Einzigen interessanterweise. Einer plappert es vor, andere plappern es nach. Ja, so ungefähr. Nee, ich habe selber beim Ausprobieren nicht gecheckt. Also das ist so, ich habe schon auch ausprobiert. Ich wollte ja die Daten da rauskriegen. Also worum es geht, ist Photosynth. Fünf. Und da war ja mehr so die Geschichte, okay, man kommt jetzt nicht an die Panoramen ran, wenn man so geschickt hat, außer man macht es auf Facebook in der kleinen Variante oder eben auf den ganzen Microsoft-Infrastruktur mit Silverlight, also Photosynth, die Webseite oder Bing, kann man es ja auch gleich hin publishen. Was aber passiert und wo man nicht eine Mitteilung bekommt irgendwie vom System ist, dass wenn du das Panorama irgendwie fertig renderst, dass er dann einfach in die Camera Roll ein Bild schreibt. Ja, also da, wo so die normalen Fotos landen, da landet dann auch so ein Panorama, so ein gestitchtes. Genau, also das ist ja so, wenn man mal ein bisschen von der Entwicklerseite her kommt, so der einzige Weg, wie man ein Bild jenseits von Copy- und Paste-Buffer an den User bringt, ist es halt in diese Kamera-Roll zu speichern, direkt auf dem Gerät. Du könntest halt noch so diese File-Austausch-API von iTunes verwenden. Aber ja gut, das könnte man noch machen, aber dann, ich meine, die guckt ja auch keiner freiwillig rein. Ja. Also wenn man es nicht weiß, wenn man nicht jetzt wirklich Dokumentenverwaltungstool importieren können. Und, na, ja. Also ja, das ist so der sinnvolle Weg, wie man Fotos nach außen exportiert, und das machen die automatisch und reden nicht drüber. Genau, und auch in recht guter Qualität. Also es ist weit besser als das, was auf Facebook landet. Ich weiß nicht, ob es alle Pixel sind, die man so kriegen würde, weil es ist halt auch eben ein Bildpanorama, das zentriert, also glaube ich, um den ersten Shot ist oder zumindest also das sind so. Zumindest die Pixel, die du auch auf dem iPhone angucken kannst. Das habe ich mal überprüft. Okay. Also mit Schrift und so und wie weit man lesen kann. Mhm. Das ist zumindest so das, was man sieht auf dem iPhone. Ich weiß nicht, wie halt in der Mitte so. Ja, ja, genau. Weil an den Rändern wird es ja darauf, dass flach geklopft wird, ein bisschen verzerrt und dann natürlich auch kleiner dadurch, pixelmäßig. Wie ist das eigentlich mit den Facebook-Thumbnails? Sind die irgendwie auch nicht projektionskorrigiert? Oder? Also weil, ich habe heute so ein Panorama gemacht, nur zum Testen, und da hast du halt so diesen Effekt, dass das so gebogen aussieht, obwohl es eine gerade Wand ist. Eine lange, so an der Bahn, so einmal die Bahn quasi abfotografiert, und dann hat das halt so einen Krümmungseffekt im Bild, weil es eben so in der Hand gemacht wurde und und der eben nicht die zylinderperspektivische Projektion korrigiert. Ja, er macht ja irgendwie so eine Kugelprojektion gleich, weil er davon ausgeht, es ist ein 360-Ding und daher kommt es, glaube ich. Ah, okay. Das kann also es ist wirklich, weil ich habe auch schon so einen kompletten 360-Teil gemacht und das ist dann an den eben alles, was nicht direkt in so Augenhöhe Blickfeld ist, ist ziemlich verzerrt, und auch links rechts fängt er auch an zu verzerren bei der Geschichte bei mir, weil dann irgendwann mal so diese, eigentlich geht's hinten um mich rum Nummer hat, und dann macht er halt so diese Art von Projektion. Also sie ist so ein bisschen kugelfischig. Ich finde es aber trotzdem, also ist ja nach wie vor ein umsonst Tool und es gibt schöne Bilder so. Mhm. Also und das ist halt auch gerade so, was die Interaktion mit der Software angeht, sehr gut. Also die UI ist so ein bisschen, also die Knöpfe sind so ein bisschen seltsam und so. Naja, die ist aber halt Windows Phone 7. Da braucht sie auch nicht. Das sag ich doch. Naja, aber so die Interaktion ist cool, dass du halt das Phone nur bewegst und das macht automatisch ein Foto. Sei nochmal empfohlen. Und diesmal jetzt auch mit, ihr könnt da sogar eure Fotos rausziehen über die Kamera rollen. Wenn man mal kapiert, dass Tap-to-Start, das einfach nur als Text oben über das komplette Bild steht, heißt, dass du auf das Bild tippen musst und nicht unten nochmal auf die Kamera oder so, dann ist das alles gut. Was ich ein bisschen schade finde, dass sie nicht noch einen extra iPad-Support gemacht haben. Hey, das geht ja auch ganz kaputt, weil ich mache das jetzt mal hier parallel. Das ist ein Panorama von mir. Genau, ich mache hier so ein Panorama mit dem iPad. Mhm. Und eigentlich wäre es natürlich schön, weil beim iPad ist ein toller Viewer für die ganze Geschichte. Oh, Manual Capture. Jetzt gelb. Ah, okay, auf dem iPad funktioniert es extrem gar nicht so gut. Aber was schön wäre, wäre eben auf dem iPad so das Angucken dadurch. Ja. Weil man einfach noch ein bisschen besser reinkommt. Funktioniert mit 2x dann auch, und er macht nicht die Auflösung besser. Da muss man wohl durch. Aber das wäre eigentlich für mich der beste Ort, um die Panoramen wirklich anzugucken, so ein iPad. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie weit er das Gyro vom iPhone benutzt und das iPad sich da anders dann verhält. Wenn das hat doch jetzt auch Gyro, das Zweier. Naja, aber du hast ja einen anderen Auslenkungswinkel, weil das Gerät größer ist. Ja, aber du hast ja beim Gyro trotzdem so die 360-Grad-Werte insgesamt. Ist ja nicht das so. Muss ich mal durchrechnen, ob das nicht irgendwie das kaputt also macht. Ich dachte, mit Gyro wäre, und jetzt sind wir wieder, wir sollten auch mal so Apps schreiben. Merkt man gerade, beim Accelerometer war es noch irgendwie einfach nur Bewegungswerte und da musste man sowieso irgendwie annähern. Auch, die haben zwar auch mit Orientierung zu tun gehabt, wenn man es lange ruhig gehalten hat, aber es war nicht so. Und durchs Gyro ist es, glaube ich, schon ein ziemlich klarer Wertebereich, diese komplette 360-Grad. Bewegung und die Position. Ja, mag ja sein, aber ich hätte jetzt proklamiert, dass wenn du das mit dem iPhone machst, dass das andere Gradwerte sind, als wenn du das mit dem iPad machst, weil das iPad einen anderen Formfaktor und eine andere Kameraposition hat. Okay. Tja, das kann natürlich alles sein. Aber wir hören sagen und wir reden sowieso gerade ins Gemüse, weil eigentlich wollten wir nur korrigieren, dass wir irgendwie Fotos ins 555 falsch dargestellt hatten. Genau, und dass wir es toll finden. Ja. Und dass ich jetzt auf meinem iPad nicht finde, wo dieses fucking Bild ist. Die Foto-App auf dem iPad ist auch eine Katastrophe. Ja. Ich finde das nicht. Album, Events, Album. Eigentlich ist es ein extra Album. Da ist die Camera Roll. Genau. Ah, genau. Aber hat nicht alle Alben von meinem... Na ja, gut, wir wollen nicht. Wir wollen uns nicht weiter ins Gemüse reden. Du wolltest uns noch was zum Zensus erzählen. Nee, ich wollte nur korrigieren beim Zensus, genau das, was ich ja gesagt habe, so ist total, geht total an mir vorbei. Und dann bin ich am Abend ins Kino gegangen. Und so auf dem Weg zum Kino in der U-Bahn war natürlich, da Plakat, da Plakat, da Plakat. Dann erst geblickt, dass es jetzt so ein, wir stimmen das Volk mal milde für diese Aktionnummer war und im Kino dann einen Werbespot gesehen, direkt dann auch nach vorne dran geklatscht, der auch so ein bisschen Du bist Deutschland, so diese, ich weiß nicht, ich habe immer einen ganz komischen Eindruck bei der Art von Werbung. Also ich fühle mich dann eher so wie in irgendeinem Staat, wo dann Plakate hängen, wie toll der Führer und alles weiter ist. Also die war das etwas zu patriotisch. Ja, da komme ich nicht so gut damit. Ich hab die Kinowerbung jetzt nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber es ist auf jeden Fall nicht so, als wäre ich der Einzige, der gemerkt hätte, dass die Plakate hängen. Ja, wunderschön. Ein wunderschönes Panorama. Ja, hat Martin fasst sich gerade die Nase und unser Mischpult hat eine interessante Eckenverlust. Das ist kein Mischpult. Wie, das ist viel mehr als ein Mischpult. Ja, das ist ein All-in-One. Das ist ein R24, aber das ist ein anderer Podcast, glaube ich. Zoom, Zoom, Zoom. Ja, genau, den kann man ja dann später auch mal empfehlen. Wieso auch jetzt? Also ich denke, den gibt es ja noch, also egal. Also den Lautsprecher haben wir ja schon ein paar Mal empfohlen, wenn du den meinst. Aber genau, aber so die aktuelle Sendung. Es gibt einen zweiten Lautsprecher. Ja, die wollte ich ja explizit nicht empfehlen, bevor ich es mir nicht angehört habe, weil am Ende machen wir ganz viel falsch, was dann da korrigiert wird. Ja, ich habe schon ein bisschen den Vorhang vorm Fenster zugemacht und habe da schon gedacht, mal so machen. Ich habe auch schon das Mikro an meinem Mund ein bisschen nierenförmiger ausgerichtet. Ja, aber ich meine, am Ende muss man sich dann schämen, für was man also weil man was falsch gemacht hat, was dann und so. Weißt du? Naja, dann hat man was gelernt, umso besser die Empfehlung. Ach ja. Also empfehlen wir den Lautsprecher wieder. Ja. Wie wir es eigentlich fast jede Folge machen. Gut. Was gibt es sonst so Neues? Neue iMacs zum Beispiel. Ja, volle Neuigkeiten auf der Mac-Front. Ja, Wahnsinn. Ja, aber an sich ist halt der neue iMac neu. Ja. Es sieht nicht anders aus und der ist jetzt irgendwie nicht wesentlich anders. Er wurde so ein bisschen vorher auch schon gemutmaßt, aber ist an sich einfach so ein Produktupdate, wie man es denn so kennt. Was sind die interessanten Dinge, die passiert sind? Natürlich Thunderbolt habe ich geschrieben, so wie fett gedruckt, sehr gut. Zwei Thunderbolt-Ports hat das Ding und auch wenn es immer noch wenig bis gar keine Geräte dafür gibt, ist es die Zukunft. Ja, und man kann jetzt da zwei Displays dran anschließen. Ja, das ist ein schöner Nebeneffekt, dass man eben jetzt zwei externe Displays an den iMac anschließen kann, was dann auch wieder gleichzieht mit meinem Mac Pro gerade, der auch standardmäßig drei Ausgänge hat hinten. Was noch, ja, die üblichen Prozessor-Bumps halt, jetzt sind, glaube ich, alle Modelle Quad-Core wenn ich es richtig im Kopf habe, und halt die ja. aktuellere. Also i5 und i7. Genau. Die großen kriegt man auch in i7. Bis zu 3,4 Gigahertz. Und jetzt alles Sandy Bridge auch. Also so die neue, effizientere Architektur von Intel. Alles, wenn ich es richtig sehe, ATI-Grafikkarten, also irgendwie. Genau. Nvidia sieht man nirgendwo mehr, also das haben wir. Nee, Nvidia haben sie rausgeworfen, mehr oder weniger. Kann man mehr oder weniger so sehen. Was ist noch spannend? Der Target-Display-Mode geht jetzt auch bei den kleinen Devices, wenn man will. Also auch der 21er iMac kann das. Aber gleichzeitig geht der nicht mehr für Nicht-Thunderbolt-Devices. Ja. Also das heißt, man kann jetzt nicht mehr so mit einem alten Displayport Ausgang diesen Target-Display-Modus betreiben. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass eben der Bus, dass der ein bisschen anders spricht jetzt, wo er eben voller Thunderbolt ist und nicht nur der Mini-Display-Port. nicht mehr der Mini-Display-Port. Ist also einerseits für aktuelle Situationen teilweise ein bisschen schade, aber so zukunftsmäßig durchaus angenehm. Das hat vermutlich technische oder verpeilungstechnische Gründe, dass das nicht mehr geht, ja. War für mich vorher auch kein interessantes Feature, deswegen bin ich da auch ganz, ganz gleichgültig irgendwie, weil ich kaufe mir den iMac jetzt nicht wirklich, um ihn als Display zu benutzen. Ja. Ich finde das umgekehrt viel cooler, dass ich jetzt noch ein Display daneben stellen kann, potenziell. Den kompletten NASA-Setup machen kann. Zu den Grafikkarten kann man noch kurz sagen, die sind jetzt irgendwie so und so viel tausendmal besser als vorher und so. Also eine aktuellere ATI-Generation ist da reingekommen. Sie haben es hier zuerst gehört. Bis zu dreimal schneller oder so. Und wenn man sich dann die Balken anschaut, dann ist es eher so 1,5 mal schneller. Aber ja, also bessere Grafik ist bessere Grafik, das schadet auch nicht. Ja, insgesamt einfach ein Bump und ein Update und jetzt fehlen eigentlich noch die MacBook Airs für Thunderbolt, damit wir das mehr oder weniger durch haben. Beim MacBook weiß man nicht, ob das dann kommt. Ich weiß nicht, DisplayPort hat der MacBook auch, oder? Ja, klar. Weil einen anderen Ausgang haben sie ja nicht mehr, Videoausgang, insofern war der auch drin, insofern kann man davon ausgehen, dass die komplette Produktreihe dann entsprechend gebumpt wird, sofern das MacBook überhaupt nochmal gebumpt wird. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz klar, ob das überhaupt passiert. Ich weiß, warum nicht? Ja, das ist nur noch ein Modell. Also, und es ist so die Unterkante. Also wenn du davon ausgehst, dass es dieses Jahr noch, also die neuen MacBook Pros, die sollen ja nicht vor nächsten Jahr kommen, so mit neuem Aussehen und so weiter, oder? Oder habe ich das verpeilt? Oder sind die für dieses Jahr schon gerüchtet? Die gab es doch erst mit dem Thunderbolt-Update, die MacBook Pros. Also nicht vor nächstem Jahr, also sie reden ja von einem neuen Chassis und so schon. Mhm. Okay. Und das ist wahrscheinlich nächstes Jahr und ich denke, in der Zwischenzeit müssen sie das MacBook schon nochmal bumpen auch. Ja, oder es ist halt wirklich so diese iMac-Geschichte und das ist einfach das Low-End-Gerät, das einfach immer billiger produziert wird und nicht mehr gebumpt wird. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich sehe wenig MacBooks, muss ich sagen. Seit dem Update. Also, das ist dann alles entweder Air oder Pro. Weil das Air ist halt auch schon beim Tausender und der Tausender, das MacBook Tausender ist halt so ein... Stimmt schon, ja. Das relativ, also die Zielgruppe wird dünner fürs MacBook. Ja. Muss man abwarten. Ich traue mich nicht, irgendwelche Produktlinien zu Tode zu verurteilen. Am Ende kommt da sowas bei raus wie der Mac Mini, der irgendwie seit 20 Jahren schon stirbt, gefühlt. Ja, vielleicht. Was dich freut, dass man jetzt auch direkt so ein Tragic MacPad dazu kaufen kann. Das ist voll toll. Also ich habe ja mit dem Gedanken gespielt, mir so einen iMac zu kaufen, so für die neue Wohnung. Und auch schon bevor jetzt die neuen kamen. Und dann habe ich da mal so pro forma geklickt und gesehen, so, ich muss eine Maus kaufen, das kann doch nicht sein, ich will doch keine Maus kaufen, weil du konntest bis jetzt zu dieser Generation nicht gleich ein Tragic MacPad dazu bestellen. Sondern du musst irgendwie so eine magische Maus bestellen und ein Tragic MacPad und die magische Maus wegwerfen. Ja, ich finde die magische Maus auch nicht toll. Ich habe jetzt wieder billige Logitech-Mäuse zum für Spielen und Co. gekauft. Hm. So einfach mal zwei Buttons, ein Mausrad. Ja, aber fürs Spielen kauft man doch keine Billigmäuse. Doch, man doch so ein, braucht ein voll krasses Ultra Lead Super Gamer Razer irgendwie Super Rattlesnake Ding. Nee. Doch. Ich brauche einfach, brauch einfach nur einen zweiten Mausknopf, den ich gleichzeitig drücken kann. Damit bin ich schon glücklich. Ach, mehr brauche ich zum Spielen zu stellen. Naja, auf jeden Fall kann man jetzt mit den aktuellen Macs auch so klicken, dass man eben nur ein Tragic MacPad bekommt und keine magische Maus. Genau. Und das ist für mich schon Grund der Freude. Alles voll Kabel ungebunden, finde ich immer noch gaga, aber wieso? Menschen wollen das. Ich finde, so eine Tastatur kann mit einem USB-Kabel am Display hängen und dann auch die Maus wiederum an der Tastatur. Sieht halt kacke aus. Ja, aber hat dann nicht so Issues wie die Batterie ist alle. Oder ja, da wechselt man halt die Batterie. Nee, oder man. Wofür gibt es denn Akkus? Ich persönlich habe ja den Key Repeat auf Maximum, auf Anschlag und auch auf schnellste Möglichkeit. Und da brauchst du das Kabel, damit er ordentlich. Sonst reicht die Bandbreite nicht. Nee, nicht die Bandbreite, sondern irgendwie die Latenz oder Geschwindigkeit, wenn ich das in meinem Wohnzimmer so eingestellt habe, bei den Strahlungen, die da so noch sonst irgendwo kommen, also der einzige Fall, wo ich wirklich eine kabellose Tastatur benutze, dann ist es so, dass wenn ich tippe, ab und zu Buchstaben doppelt kommen. Ja? Ach, das ist wieder so eine Mac Pro-Geschichte? Nee, das ist ein Mac Mini, aber... Okay. Aber es ist trotzdem so eine Geschichte, so. Das hat sich so nach kaputtem Bluetooth. Es hat mehr Latenz als die niedrigsten Geschwindigkeitssettings dort. Und dann habe ich halt so mehrfach Buchstaben, wo ich sie nicht haben will. Und nein, das akzeptiere ich nicht. Das mag ich nicht. Ich mache kabelgebundene Mäuse, Tastaturen. Tastaturmäuse. Ja. Naja, jeder, wer will. Ja, aber jetzt gibt es auf jeden Fall auch die Wahl. Mhm. Du hast ja aufgeschrieben, es gibt was Neues von Facebook. Ja, wir haben ja irgendwann mal vor längerer Zeit gemeint, dass Mr. Wave zu Facebook gegangen ist und da wahrscheinlich die Nachrichten versaut. Und das ist jetzt passiert, also es ist jetzt umgestellt worden in Facebook. Aber schon wieder jetzt, also da war doch erst vor einem gefühlt halben Jahr haben die doch mal so das Nachrichtensystem renoviert. So ein bisschen, ja. Aber jetzt ist irgendwie radikaler, jetzt haben die so... In den Nachrichten sind auch die Chats mit drin und du kannst auch SMS und E-Mail integrieren, wenn du willst. Du kriegst eine Facebook-E-Mail, wenn du eine haben willst und kannst dann rein und raus E-Mailen und hast da so einen komischen All-in-One-Hub, der dir dann deine Chats gemischt mit deinen Nachrichten anzeigt und mich hauptsächlich verwirrt. Ja, also es ist so eine Geschichte, das will ich eigentlich nicht, weil ein Chat ist ein Chat und so diese längeren Mail-Nachrichten sind so Mail-Nachrichten, so interne und meine E-Mails will ich da auch direkt nicht verwenden. Aber ich fand es interessant, dass es jetzt passiert ist und wieder umgestellt worden ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass für die Leute, die eigentlich nur Facebook im Netz benutzen und einen Mail-Web-Client, also dass es Menschen geben wird, die Facebook als primäre Kommunikationsplattform des Internets ansehen. Tja. Und das macht mich ein bisschen traurig. Ja, ich weiß nicht, ob die Leute jetzt zu gmx.de gehen und zu Facebook oder nur zu Facebook. Da ist ja auch nur, also nur wegen der Datenstreuung ist da ein Vorteil da, sonst ansonsten ist es auch egal. Ja, naja, ich weiß es nicht. Datenstreuung. Ich weiß nicht, ich würde das keinen empfehlen, so die Facebook-E-Mail zu benutzen. Nee, aber das passiert halt. Ja. Und also die Leute, die halt irgendwie so ihre Webmail bei gmx oder web.de oder sonst wo haben, denen ist E-Mail halt auch als Kommunikationsmittel jetzt nicht so wichtig, dass ihnen irgendwie Facebook jetzt gut oder schlecht genug wäre, sondern das kann das halt jetzt auch. Ja, ich bin sehr gespannt, wie ich das in meinem Umfeld so erlebe von den Leuten, die Facebook nutzen, ob die dann im Endeffekt ihre E-Mail an den Nagel hängen oder die Leute, die halt neu irgendwie wieder dazukommen, ob die wirklich gleich so als so Facebook ist mein AOL. Ja, da geht die Reise hin. Ja. Es wiederholt sich ja alles irgendwie. Ja, also du hast jetzt die Wahl, ob Google oder Facebook dein AOL sein soll. Ja. Mir fällt jetzt gerade eine dumme Herzblattfolge dazu ein, aber lassen wir. Wir haben keine Susi. Nee. Alles ist verwirrender geworden und Wave ist irgendwie seltsam immer noch. Läuft ja noch, habe ich gelesen. Ja, gerade so noch. Also es ist irgendwie immer noch so, es wird immer nur ein bisschen verlängert. So ist aber komplett sinnfrei. Sie verlängern es, glaube ich, gerade so lange, bis irgendein anderer nicht kommerzieller Anbieter auch waved oder so, habe ich gelesen. Okay, damit sie diese Föderalisierung endlich nutzen können, sich dann selber abzuschalten und den anderen Anbieter als einzigen zu haben. Ja, geschickt eingefädelt. Schade. Nach wie vor eine Tragödie, finde ich. Aber Ja. Das will man machen. Und da waren dann noch diese Geschichte mit diesem weißen iPhone. Ja. Und ist voll fett. Das unterscheidet sich ja vom Schwarzen dadurch, dass es angeblich dicker ist. Ja. Ja. Und jeder hat irgendwie sofort geschrieben, ja, ja klar, das weiße iPhone ist irgendwie 0,2 Millimeter dicker. Das hat mit dieser speziellen Farbe zu tun, weil das muss irgendwie extra gecoated werden, damit das UV-resistent ist und irgendwie nicht gelb wird, wenn es in der Sonne liegt. Und, ja, ja, da ist ein ganz... Also, da wurden Romane geschrieben an Begründungen und warum das gar nicht so schlimm ist, dass es dicker ist. Und jetzt hat sich Consumer Reports, glaube ich, was? Ja, genau. Die eigentlich durch ein Tendergate aufgefallen sind. Ja, ja, aber eine Schieblehre oder wie der Fachbegriff ist, Messschieber. Schieblehre sagt man angeblich nur im Süddeutschland. Schublehre heißt es. Schublehre, Schieblehre sind so die bayerischen Begriffe, okay, gelesen. Und Messschieber ist ein so Messschieber. Nach DIN 862 der korrekte Begriff. Okay, du bist also praktisch voll vorbereitet. Ja, also die haben sich damit den Messschieber hingesetzt und diese zwei Telefone da ausgemessen und es kam halt beides mal exakt der gleiche Wert raus, der auch in den Specs steht. Und sie kommen zum Schluss, die sind jetzt beide gleich dick. Ja. So auf einen Millimeter genau. Ja. Tja. Sogar aufs Mühl. Also, aber. Naja. Tja, also eine Nicht-Nachricht, die gut aufgeblasen wurde. Tja. Ja, da fragt man sich, wo kommt sowas her? Ja? Also es gibt ja dieses Foto, wo so irgendwie zwei Telefone nebeneinander liegen und es so aussieht, als wäre das Weiße dicker. Mhm. Ja, was halt vermutlich daran liegt, dass es weiß ist und so optisch halt irgendwie sich klarer gegen den Hintergrund abgrenzt als das Schwarze. Ja, ich meine, der Ursprung kam ja auch von, okay, ich hab entsprechende Hüllen, wo das eine reinpasst und das andere nicht so. Ja, also hat halt jemand behauptet. Vielleicht gibt's auch so die erste Batch, die irgendwie ein bisschen dicker war, whatever. Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall lustig, dass es so, dass das so viel Platz einnimmt. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Apropos lustig und viel Platz. Ja. Es gibt einen neuen Trojaner. Der erste Trojaner für den Mac. Nee. Ja doch, so gefühlt schon. So, der erste ernsthaft versuchte bei CNET. Okay. CNET, diese komische Spam-Seite. Was gibt's? Es ist einfach ein Installer, der auf Webseiten verteilt wird, wo man wieder beim Installer OK drücken muss. Mhm. Übliches Prinzip mit User-Interaktion. Es tarnt sich als Mac-Antivirus, der Mac Defender heißt, als Produkt. Es gibt auch eine schöne Webseite dazu, die auch so ein bisschen den Finder emuliert. Ja, optisch. Das ist dazu jetzt diese Windows-Geschichte. Also wir machen jetzt den Explorer oder den Finder nach und tun so, als hätten wir auf deinem Computer irgendwie Dateien gefunden, die virusinfiziert sind. Und klicke hier, um sie zu entfernen und dann lädst du dir halt den Virus runter, wenn du da klickst. Genau. Und dann installierst du den Virus und dann hat der Virus einen Startscreen und der Virus sieht aus wie ein Virenkiller. Ja, wobei es ist ein Trojaner, es ist nicht wirklich ein Virus, aber... Ja, ja. Ja, ja, es heißt aber auch nicht Trojanerkiller. Ja, ja. Obwohl es das einzige berechtigte Tool wäre auf dem Mac, weil bisher so sich selbst verbreitende Dinge wenig Chancen hatten. Aber sich selbst verbreitende Dinge sind ja auch potenziell eher Würmer als Viren. Aber lassen wir diese Diskussion an der Stelle. Also Malware, die ohne User-Interaktion funktioniert, da gab es wenig, genau, und richtig, wenig reported. Also es gab auf dem Server ein paar Dinge wohl mal, die halt die klassischen Sicherheitslücken von den Open-Source-Tools ausgenutzt haben, so rum. Aber so also allgemein sich selbst verbreitende Dinger gab es wenig. Ja, also es ist halt auch im Prinzip nichts Neues. Ja, also es ist halt, es gab schon öfter mal solche Trojaner, die halt... klick mal hier und dann, wenn du Safari falsch eingestellt hast, wird halt dann der Installer aufgerufen, das Installerfenster, und wenn du dann eben diesen Trojaner absichtlich in Anführungszeichen installierst, auch wenn der halt behauptet, was anderes zu sein, dann ist halt der Trojaner installiert. Ja. Was in dem Kontext kann man immer nochmal darauf hinweisen, die wir es irgendwie seit 4 Jahren machen, mach doch dieses Häkchen beim Safari weg, so von wegen Open Safe Web Content, weil es gibt keinen Safe Web Content. Und dann ist irgendwie auch alles nur halb so schlimm. Naja, dann klickt man doppelt auf das Gedownloadete, ja, und so weiter. Also das, also dieses. Aber das für andere Sachen hilft das mehr. Und ja, auch für das hilft es schon ein bisschen. Ja. Ja, und also ich habe das auch aus, aber eher, weil es mich nervt, dass es automatisch entpackt wird gleich alles, weil ich es noch in dem Originalzustand haben will. Und potenziell ist das natürlich ein Einfallstor, wenn da mal irgendwas runtergeladen werden kann, was in der Standard-App geöffnet werden kann, was eine Sicherheitslücke hat, dann ist man da dran. Und deshalb ist es auf alle Fälle gut, das auszumachen. Und an sich unbekannte Software aus dem Netz zu laden, die man nicht bewusst laden wollte, ist auch immer eine schlechte Idee. Ja, und guckt euch mal genau an, wie so ein Finder-Fenster aussieht und dass da keine URL-Adresse drüber ist im Regelfall. Und dann ist irgendwie auch schon alles halb so schlimm. Ja, genau. Und was das Ding halt macht, ist, man kann das Programm dann kaufen, weil es ja einen so sicher gemacht hat und seine Kreditkartendaten angeben. Ja. Super. Und dann zahlt man ein Programm, das man nie kriegt und gibt seine Kreditkartendaten ab. Das ist fast so wie Sony PlayStation Network. Nur, dass man gar nicht spielen kann. Ja doch, man kann diese Knöpfe drücken und es hat Overlay Windows. Ich habe mir das Video angeguckt, es ist sehr meckig geworden, dieser Trojaner. Also ist schon, naja, so. Aber dieser Bereich unten, der ist schon irgendwie sehr, also bitte dich. Nein, nicht die Webseite, sondern der Trojaner, der du runterlädst und den dann installierst. Das ist eine Coco-App. Also okay. Eine Coco-App, die hat so Growl-Overlay-Style-Fenster auch noch rum. Also die sieht relativ gut aus. Also da hat mich. Aber vielleicht dann nützt ich mir auch mal, wenn die gut aussieht. Weißt du, wir Mac-User sind da immer umgekehrt. Der Shop sieht gut aus. Ja, großartig. Also was mich an der Stelle aber immer noch wundert, dass so diese PDF-Bugs, die es ja zumindest unter iOS gab, und da muss es eigentlich auch genug in macOS 10 und im Preview gegeben haben, und die könnte man über eine E-Mail einfach verbreiten mit einem PDF-Attachment, das inline angezeigt wird. Ja, das dann JavaScript ausführt. Genau, also da wäre eigentlich viel drin, und mich wundert immer, dass es noch nicht passiert ist. Also das ist ja so diese Diskussion, die dann eben losging und die halt auch CNET dann irgendwie führen wollte, ist so, das ist jetzt irgendwie ein Zeichen dafür, dass der Mac angekommen ist im Fokus der Malware-Schreiber. Und jetzt ist irgendwie, jetzt brechen die Dämme und die Malware-Schreiber konzentrieren sich auf den Mac, weil das ist jetzt irgendwie ein lukrativer Markt und bisher war es halt keiner und deswegen gab es keine Malware und zieht euch mal alle warm an. Das sind halt auch schon die Wolf-Schreie, die wir seit 3 Jahren hören oder seit 4. Kann irgendwann mal passieren, es hilft halt nicht, wenn man über 4 Jahre hinweg immer Wolf schreit. Ja. Ja, aber ich finde den grundsätzlichen Gedanken finde ich berechtigt, und auch wenn du eben gerade so die Verkaufszahlen und so weiter anguckst, da ist immer noch einfach ein Wachstumsmarkt am Start, und je größer der Markt, desto interessanter wird's. Also was ich halt wichtig finde, also die reale Existenz von was, ja, wenn wirklich da mal was kommt, dann wird's halt heiß, und davor ist das Wolfschreien einfach zu laut, aber den Gedanken zu haben, finde ich schon auch in Ordnung. Ich denke, das wird auch passieren. Ja, natürlich. Also so wie es halt unter Windows auch passiert. Ja, also die Frage, wie viel User-Interaktion braucht es, um Malware zu verbreiten. Ja, ob es reicht, dass man Mac irgendwie ins Netz ansteckt und dann fängt er sich nach einer Stunde was. Ja. Ich glaube, davon sind wir noch weit weg. Ja, sehe ich auch so. Aber was mich halt an der ganzen Szene auch stört, ist, dass es da keine unabhängigen Forschungsinstitute gibt, mehr oder weniger. Ja? Weil so die Forschungsinstitute, die es da gibt, das ist dann Intego oder Sophos oder so, und die wollen halt alle selber scheiß Software verkaufen. Also wollen alle Software verkaufen. Ja? Und die verkaufen halt mehr Software, wenn mehr Bedrohungslage ist, und dementsprechend ist jede Bedrohung potenziell willkommener Anlass, die Bedrohungslage zu übertreiben. Ja, definitiv. Also an der Stelle wundert mich ja immer noch, dass ich schon mit meinem ersten Gravis gekauften Mac, den ich ja nur aus Verlegenheit heraus bei Gravis gekauft habe damals, einen Virenkiller mitbekommen habe. Ja. Das war irgendwie, was weiß ich, vor 5 oder 6 Jahren. Nee, aber das Ganze sind halt so diese Reflexhandlungen, die man eben aus dem PC-OEM-Verkaufssektor halt dann übernommen hat. Irgendwie noch so a Shampoo Office dazulegen und irgendwie andere Software, die niemand braucht. Ja, aber Hauptsache ist irgendwie noch Software mit dabei, ja, weil dann ist es mehr wert. Ja. Ja, also da war wirklich so vor 6 Jahren war das alles noch viel humbuger als jetzt. Ich meine, jetzt könntest du ja zumindest diesen Trojaner dann wieder entfernen, ja, diesen einen bekannten Trojaner oder andere. Es gibt schon auch mehrere bekannte Trojaner, ja, aber die Frage ist halt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Software jemals brauchen kannst. Ja. Ja. Tja. Naja, aber der erste Mac-Virus ist mal wieder am Start. Ja. Wir sagen Bescheid, wenn der nächste erste Mac-Virus kommt. Ja, und dann kommen wir auch schon zu traurigen Themen. Ganz traurige Themen. Nee, also ist die übliche Traurigkeit. Es geht doch mit Glück. Es geht mit Glück los. Glücksspiel-Startvertrag. Da gab es ja so irgendwie Gerüchte halber Entwarnungen jetzt in den letzten paar Wochen. So von wegen, man hätte jetzt diesen Absatz von, dass es Sperrverfügungen bei Providern geben kann, entschärft und rausgenommen aus dem aktuellen Entwurf. Mhm. Dann hat man allerdings, ich glaube, Netzpolitik hat mir nachgefragt, ob das auch stimmt. Und dann war so die Aussage, nö, das ist doch noch drin. Insofern ist alles nach wie vor so wie geschildert vor 2-3 Folgen. Mhm. Und was jetzt neu noch dazu ist, ist, dass es in NRW jetzt Sperrverfügungen gibt. Oh. Aber ohne neue Gesetzesgrundlage natürlich, weil der Glücksspielstaatsvertrag in der neuen Fassung ja noch im Entwurfsstadium ist. Gegen Tipp24 und BWIN liegen da jeweils Sperrverfügungen vor. Die liegen bei den Provider und werden nicht umgesetzt, weil die Telekom und Vodafone da Einspruch eingelegt haben. Gegen. Okay. Weil die Telekom und Vodafone da keine Gesetzesgrundlage für sehen. Mhm. Aber man sieht sehr schön so, gäbe es die, dann würde die auch genutzt. Ja, und dann würden auch sich die Telekom und Vodafone wohl nicht sperren, der Sperrung. Sozusagen, ja. Ja, das ist auch, wichtig. Ich meine, sie könnten ja trotzdem auch sich dann da nochmal entsprechend wehren und dann vor Gericht gehen, aber ich glaube nicht, dass gerade die beiden Firmen das tun würden. Hm. Ja, sondern die würden halt dann so. Ja, und das ist halt dann die Situation, die wir in Amerika jetzt auch öfter mal sehen, dass eben dann statt der Webseite, die da war, irgendwie auf der Webseite dann Department of Homeland Security kommt und irgendwie so ein paar Wappen und so, ist voll böse hier und geh mal weg. Ja, und da sind wir auch auf dem Weg, dass es Gesetzesgrundlage für sowas gibt. Juhu! Dann gleich mal einen Bundestrojaner auf diese Seite packen und dann perfekt. Genau. Dann ist der Staat sicher. Das haben wir die zwei Nachrichten auch schön verknüpft. Ja? Den gibt es nämlich dann auch von Mac hoffentlich. Ja? Und auch einen schönen. Ja. Wenn es schon Elster nicht von Mac gibt, dann muss es doch wenigstens den Bundestrojaner von Mac geben. Ja. Hätte ich ganz gerne, unbedingt. Ja, doch. Tja. Naja. Die nächste Kleinigkeit, was am Freitag jetzt passiert ist, eine sehr unschöne Geschichte. Also wir haben vor längerem mal drüber gesprochen, dass Cannabalt, also dieser One-Button-Hüpfspiel, das sehr, sehr bekannt ist auf iOS und eigentlich aus dem Web kam vorher, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, das war erst ein Flash-Prototyp und dann haben sie dann in einem Wochenende für iOS umprogrammiert. Genau, und der Entwickler hat dann das komplette Ding mal als Open Source veröffentlicht, so in einem... Das war so im Rahmen von so einem... Charity-Event-Dings, wenn irgendwie so und so viel Geld zusammenkommt, dann gibt es eine Überraschung und irgendwie Source-Code und dann hat er halt den Source-Code des Spiels unter der MIT-License veröffentlicht. Genau, und er hat halt, damit man den Source-Code auch wirklich mal gleich einfach nochmal ausprobieren kann und bauen kann, auch die originale Cannabalt-Assets dazugelegt, die also aber die Grafiken, genau, Sound, also Grafiken und Sound, aber natürlich die nicht unter einer freien kommerziell nutzbaren Lizenz, sondern explizit nicht. Mhm. Und ja, jetzt hat irgend so ein Entwickler gemeint, macht mir nichts, reiche ich mal ein, vielleicht verkaufe ich jetzt Freerunner und erstmal umsonst und dann kündige ich es für denselben Preis von Cannabalt, glaube ich, oder Cannabalt ist auch immer noch auf 3 auf dem Riot ist, hier. Ja, aber der Freerunner hat 1,99 gekostet nur. Genau, weil er hat gesagt 60% off. So, ach so, ja. Short time introductory price und so. Und ja, ich glaube, er war im Store wirklich dann sogar für umsonst, solange er im Store war. Und auf der außerhalb der Store-Seite war diese 99-Geschichte. Also als ich geguckt habe, hätte ich das für 1,99 kaufen können im Store. Hey, 1,99 sogar, nicht nur 99? 1,99. Okay. Ja, da hat er wahrscheinlich eine schnelle Preisgeschichte gemacht, wo er gemerkt hat, er ist aufgeflogen. Jetzt wäre es für mich interessant eigentlich, was mit diesen Umsätzen passiert an der Stelle. Ich weiß nicht, ob man das noch jemals erfährt, weil so, es hat viele Bewertungen, auch positive Bewertungen bekommen, dieses Ding. Naja, wenn du Cannabalt halt nicht kennst und dann halt jemand kommt und sagt, das ist jetzt Freerunner und Ist vielleicht in den Charts kurz hoch und so. Also da kann schon einiges. Kann ich schon auch verstehen, dass es gute Bewertungen gibt, ja, weil woher sollen die wissen, dass es irgendwie 1:1 ist? Ja, ich meine nur, da ist auf alle Fälle Umsatz passiert in irgendeiner Form. Ja, wahrscheinlich. Und die Frage ist, was mit diesem Umsatz da passiert, wenn das so ein Copyright-Infringement war, was wohl die Entwickler selber auch nochmal entsprechend bei Apple Bescheid gesagt haben und dann auch innerhalb von einem, also im selben Tag abends war es dann auch schon wieder draußen. Insofern schon auch ein ganz schneller Turnaround, aber es ist halt trotzdem so eine, ja, ich finde es trotzdem eine unschöne Geschichte. Das passiert. Naja, aber das bestätigt halt so meinen Eindruck von der ganzen App Store Zulassungsnummer, dass halt gerade auf Copyright Infringement und irgendwie dahingehend null kontrolliert wird. Hat man ja auch jetzt gesehen an diesem Super Mario Klon aus China, wo dann wirklich der Mario Sprite auch drin war und irgendwie du halt so hüpfen konntest und gedönst. Der war da auch irgendwie 1-2 Tage im App Store, bis halt irgendjemand gesagt hat, also vielleicht hat sich Nintendo auch selbst beschwert, weiß nicht, auf wen Apple da reagiert, aber auf jeden Fall flog der dann halt auch raus, nachdem er gesagt hat, hey, übrigens Mario ist von einer anderen Firma. Ja. Ist in einem anderen Schloss sozusagen. Ja. Und wir das Gleiche auch. Ich weiß nicht, ob ich Apple irgendwie dann, ob ich wollen würde, dass Apple irgendwie Copyright Infringement Überprüfung macht, weil können sie, glaube ich, auch gar nicht. Also bei Mario können sie das, ja, aber bei Cannabalt kommt es dann schon so an Grenzen von, wie gut kennt man sich aus und wie gut kennt man das und das und ja, also bei den großen Geschichten könnten sie es an sich, also könnte man schon im Approval-Prozess, könnte man in dem Prozess mit berücksichtigen an der Stelle, die wirkliche Entscheidung treffen, wahrscheinlich auch nicht. Hm. Ja, und auch auf, also dann dem entsprechend anderen Entwickler Bescheid geben, dann wieder warten, ob der überhaupt reagiert und so. Also das ist schon vom Prozess her auch schwierig. Ja, weil woher will man, also bei Mario ist es jetzt unwahrscheinlich, aber woher will man wissen, dass der nicht auch Lizenzgebühren gezahlt hat für seinen Sprite, ja. Ja. Insofern unschön, aber lässt sich wohl nicht vermeiden und wenigstens ist die Reaktionszeit dann, wenn es dann irgendwie Hinweise darauf gibt, ein relativ okay. Ja. Genau. Ja. Und dann, wir sind dieses Mal extrem schnell irgendwie am Start, habe ich das Gefühl. Okay. Deswegen bremsen wir jetzt ein bisschen aus mit Hörerkommentaren. Da fangen wir an mit dem ersten. Ja, hallo Fanboys, hier ist der Michael S. Toller Podcast, den ihr da so macht. Ich freue mich immer jede Woche auf die neue Folge. Und ich habe eine Frage zu einem Hörerkommentar aus einer der letzten Folgen. Martin meinte, er wäre Hasenfuß und würde mit Xcode immer auf einer RAM-Disk bauen, um die SSD zu schonen. Gibt es da ein Tool, mit dem man diese RAM-Disk automatisch anlegen kann oder so? Ich würde mir das so vorstellen, dass er beim Auslocken den Inhalt der RAM-Disk automatisch in einem Disk-Image speichert und wenn ich mich dann wieder einlogge, stellt er die RAM-Disk wieder auf den letzten Zustand her. Kennt ihr da was? Gibt es da ein Tool? Ohnehin, Entwicklertipps scheinen ja bei euren Hörern ohnehin sehr beliebt zu sein und vielleicht, was haltet ihr davon, wenn ihr eine Kategorie einführt, wo ihr immer mal so ein bisschen aus dem Entwickler-Nähkästchen plaudert? Ich als blutiger Xcode-Anfänger fände das jedenfalls total spannend. Ansonsten macht weiter so. Viele Grüße aus Halle an der Saale. Tschüss. Ja, viele Grüße zurück. Erstmal zum RAM-Disk-Problem in Anführungszeichen. Ja, gibt's was? Mhm. Es gibt da so ein lustiges Preference-Panel, das man sich runterladen kann für die Systemeinstellungen. Das heißt Espérance DV. Ja, ist von einem Franzosen. Ist auch schon ein bisschen barock. Also es ist kaum so... Ja, es fühlt sich so ein bisschen altbacken an. 10.4 Zeiten, also ist gerade so universal geworden. Noch. Ja, ja, ja. Aber es tut, was es soll. Es macht eben eine RAM-Disk auf. Man kann einstellen, wie viel RAM man belegen möchte. Man kann auch festlegen, ob die RAM-Disk persistent sein soll, also ob sie so einen Reboot überleben soll oder ob sie neu gelöscht wird beim Rebooten. Mhm. Und wohin dann eben so der persistente Speicher gespeichert werden soll, wo dann das Image hingelegt wird, das da gezogen wird beim Neubooten, wie auch schon beschrieben. Ja, also macht das. Ich würde mir wünschen, dass es jemanden gibt, der das nochmal frisch und in hübsch macht. Weil ich hatte, bei mir hat es gezickt. Also ich habe es damals, wie ich meine erste SSD eingebaut habe in meinem MacBook Pro, habe ich es auch eine Zeit lang ausprobiert und irgendwie war das seltsam. Und ich kann dir nicht genau sagen, was, aber es hat mal die Daten eben nicht persistiert und hat mal hat auch so die 2-Gigabyte-Grenze bei der RAM-Disk auch, die ich dann mal aufbrechen wollte für mich und es auch nicht ging an der Stelle. 2 Gigabyte RAM-Disk. Ja. Okay. Ich bin also bei Mac Pro wäre das durchaus angebracht. Also gerade wenn du sowas wie Photoshop dann mal scratchen lassen willst. Ja, ich benutze es halt echt nur zum Bauen und deswegen benutze ich auch das Persistenz-Feature erst gar nicht. Ja, weil die Intermediates, die sollen ruhig ein paar Mal gelöscht werden auch. Das schadet nicht. Okay, ja gut, da ist bei mir anders. Also gerade das Bildverzeichnis nutze ich öfter schon auch mit mal schnell einen ZIP-Archiv aus dem Gebauten machen und dann soll das auch überleben. Und ja, genau, die Intermediates könnte man da komplett dran haben. Mit Xcode 4 ist das sowieso wieder alles anders. Das ist ja eine ganz andere Location an der Stelle. Und Xcode 4 ist toll. Also so viel vielleicht zu dieser Entwicklerkategorie. Vielleicht erklären wir ein bisschen Xcode 4, solange wir es, wenn wir es irgendwann mal selber blicken. aber wir sind da eher jetzt Old Farts gerade. Also ich könnte jetzt eine halbe Stunde über Xcode 4.1 schimpfen, aber das hilft niemandem und das darf ich nicht. Ah, ja, und genau, ansonsten ist es immer schwierig zu sagen, so, was soll man da reden? Insofern Fragen, lieber Fragen, als dass wir uns überlegen müssen, was jetzt so gerade genau, in der Ecke des Monats ist. Oder so. Also ein extra Segment macht wenig Sinn, weil wir wollen jetzt auch nicht so der Tech-Instructor-Podcast werden, glaube ich, an der Stelle. Ja. Wenn es irgendwo mit reinfließt, weil gerade eben ein technisches Ding wichtig ist für das Problem, jetzt auch wie bei der Location-Geschichte und so weiter, dann werden wir auch durchaus die Seite ein bisschen anpacken. Definitiv, wenn wir das eh sind. Und wenn konkrete Fragen, also Hörerfragen kommen für, also die beherrschbar sind in so einer Folge, also wo man jetzt kurz mal ein bisschen was abreißen kann, werden wir das auch gerne tun, glaube ich. Ja, da kommen wir doch mal zum nächsten Kommentar hier, nicht? Guten Morgen Martin, guten Morgen Dominik. Ich bin der Sebastian, aka Netzartiger auf Twitter und ich habe einen Tipp zu einer Hörerfrage aus dem, wie ich glaube, vorletzten Podcast. Ebenfalls habe ich ein iPhone und einen Mac, den ich gerne via WLAN wecken möchte. Ich wollte mir aber auch keine neue Apple-Hardware kaufen, sprich also keinen Apple-Router, weil ich mit meiner Fritzbox durchaus glücklich bin. Meine Lösung ist, das iPhone via Bluetooth an den Mac anzumelden. Das geht in den Einstellungen von Mac und iPhone überraschend einfach. Das iPhone merkt leider irgendwann, dass der Mac ironischerweise kein kompatibles Gerät ist und schmeißt ihn aus den Einstellungen. Der Workaround ist, wenn der Mac schläft, jetzt im iPhone unter Einstellungen allgemein Bluetooth den Mac antappen und relativ schnell dann wieder den Home-Button drücken, bevor das iPhone merkt, dass der Mac kein kompatibles Gerät ist. Der Mac wacht auf, vermutlich weil er denkt, dass das Signal von einer Tastatur oder von der Maus kam und der Kollege, der die Frage gestellt hatte, kann auf seine iTunes-Mediathek zugreifen. Nachteil ist natürlich, dass Bluetooth auch dann ein bisschen mehr Strom verbraucht. Ich hoffe, das hilft ihm oder auch anderen weiter. Natürlich übliche Lobhudelei, toller Podcast etc. Ja. Interessante Variante. Hat halt immer so die Gefahr, dass es irgendwie das nächste System-Update nicht überlebt, weil es irgendwie auf Seiteneffekten basiert. Aber naja, also so grundsätzlich Bluetooth-Geräte sehen ist ja schon mal was anderes, wie dann wirklich verbinden. Ja. Und ich finde es einen netten Workaround, wenn man mal mit seinem iOS-Device einen Mac aufwecken will und auf dem Mac auch Bluetooth aktiv haben will, sichtbar für andere. Also das gehört da schon noch dazu, auch dass man beim Mac einstellt, dass man entdeckbar ist über Bluetooth, was ja auch wiederum andere Nebeneffekte hat. So die Nachbarn können dann auch deinen Mac aufwecken und sowas. Ja. Nur ja, aber ja. Hörer helfen Hörern. Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut. Hallo, liebe Fanboys. Erstmal toller Podcast. Ich höre ihn immer wieder sehr gerne. Meine Frage ist folgende. Ich bräuchte für eine Präsentation in der Uni eine verlässliche Quelle zu Umsatzzahlen verschiedener Sparten von Apple. In meinem konkreten Fall wären das Einnahmen vom iTunes Store im Vergleich zum iPod, zum Beispiel von 2007 bis 2010. Kommt man an solche Daten irgendwie heran oder muss man sich auf Spekulationen einzelner Blogs verlassen, was für einen akademischen Vortrag ja nicht ausreicht? Vielen Dank und viele Grüße aus Berlin. Tja, im Prinzip findet man alles, was es so an Zahlen gibt, auf investor.apple.com. Da veröffentlicht Apple unter anderem auch die SEC-Filings und den ganzen Kram und die Quartalszahlen dementsprechend halt auch. Und da sind die Daten so aufgeführt, wie Apple die aufführen muss und wie Apple die aufführen will. Ja. Ob das dann im Einzelfall jetzt für den Vortrag reicht und ob da die Sparten gegeneinander abgegrenzt sind, die man abgegrenzt haben will, das muss man, da muss man sich dann selber reingraben. Genau, muss man sich selber ein bisschen reingraben. Ich habe ja versucht, glaube ich, bei den vorletzten Verteilskalen eben genau diese Trennung zwischen jetzt App Store Verkauf und oder iTunes, also zwischen Musik und App Stores und so weiter drin zu finden. Und es ist so ein bisschen seltsam. Also man muss sich diese Zahlen angucken, man muss gucken, ob man damit was anfangen kann. Ich glaube, die Trennung, die du da jetzt machen willst, wird dir nicht gelingen, weil die Kategorien andere sind. Ja. Ja, aber zumindest sind da alle Zahlen, die es so gibt. Und an mehr kommt man wahrscheinlich auch nicht wirklich. Ja. Ansonsten macht Leo da auch immer schöne Graphen für die Quartalszahlen vom FSCK-Log. Kann man auch mal noch auf dem FSCK-Log nach Quartalszahlen suchen, dann findet man die im Zweifelsfall. Aber die sind halt auch eher weniger Daten als mehr Daten, was man so auf investor.apple.com findet, aber halt schöner und einfacher zum Angucken. Ja, und vielleicht auch wirklich so zum Gegenchecken, ob man jetzt ähnliche Sachen rausgezogen hat, ist vielleicht auch nicht schlecht, weil so die eine Stelle ist, die das gut aufbereitet, finde ich. Und ich glaube auch, dass entsprechende Rückfragen dann bei Leo funktionieren würden, wenn da was Scheps war mal oder so. Weil dafür beschäftigt sich Leo immer sehr gut mit den Dingern. Ja. Gut. Hallo Fanboys, hier ist der Sim. Erstmal vielen Dank für einen tollen Podcast. Ich habe Fragen bezüglich Backup unter macOS und zur Dropbox unter Bootcamp. Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines MacBooks mit SSD-Festplatte, 128 GB. Problem ist hier, ich habe auch zusätzlich noch Bootcamp drauf mit Windows 7. Bin somit mit dem Speicherplatz sehr eingeschränkt. Zu Hause habe ich einen Media-Server mit XMPC laufen und großer Festplatte dranhängen, NTFS formatiert. Nun möchte ich gerne mein Time Machine Backup auf das Netzlaufwerk schicken, was so einfach nicht möglich ist. Laut Internetrecherche ist es mit einem Flake getan, welches sich schon unsupported Network Volumes schimpft. Setzt man das auf 1 oder auf True, ist es möglich, unter Time Machine die NTFS-Platte auszuwählen, sofern man connected ist. Startet dann das Backup, bleibt dann nach einer Zeit hängen und sagt, das Medium ist nicht verfügbar. Über dem Finder ist es einmal frei verfügbar, kann es auch lesen und schreiben. Vielleicht wisst ihr warum, beziehungsweise wisst ihr eine Möglichkeit, das Time Machine Backup auf eine Netzwerkfreigabe Samba aufzuspielen. Zweite Frage hat mit meinem Bootcamp auf dem MacBook Pro zu tun. Ich benutze sehr intensiv Dropbox, habe deswegen auch einen erweiterten Account mit 50 GB. Habe jetzt das Problem, dass unter Windows 7 die Dropbox eingerichtet ist und unter macOS, was dann jeweils doppelten Speicherplatz bedeutet, was Dropbox benötigt. Mir ist der selektive Sync bekannt, bringt aber in meinem Fall nichts, da ich unter Windows 7 die gleichen Dateien benötige wie unter macOS. Dann habe ich im Internet wieder mal recherchiert und herausgefunden, es gibt sogenannte verknüpfte Ordner, womit ich unter Windows 7 auf den Ordner unter macOS verknüpfen kann und mit dem jeweiligen Dateisystemtreiber auch darauf zugreifen kann. Problem ist hier, dass der sofortige Sync mit dem Internet nicht gegeben ist und den benötige ich oft. Vielleicht wisst ihr eine Möglichkeit, um mir 50 GB auf der Festplatte zu sparen. Jo, nochmals vielen Dank für einen tollen Podcast und schöne Grüße aus der Hallertau. Ja, schöne Grüße zurück. Fangen wir mit den 50 GB an, weil da, denke ich, gibt es eine relativ einfache Lösung für. Ja, ich habe auch eine im Kopf, aber kannst ja du mal loslegen. Also ich hätte gesagt, mach doch eine Partition noch eine, 50 GB groß. Formatiere die mit exFAT und sag Dropbox auf beiden Plattformen, dass sie dahin ihre Dropbox Dateien hinlegen sollen und dann klappt das im Zweifelsfall vielleicht. Jo, das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Das Problem dabei ist wahrscheinlich, wenn er eh schon so eine zugerotzte Platte hat, dass das mal spontan umpartitionieren nicht so gut funktionieren wird. Ja, aber wenn du die zwei Dropbox-Dinger löscht und die wieder neu synkt. Also könnte es vielleicht klappen, ja. Also man kann ja auch unterwegs jetzt inzwischen Dinge, Partitionen verändern oder hinzufügen, zumindest ohne dass man löschen muss, wenn man Glück hat. Wäre auch mein Vorschlag gewesen, eben, also eine entsprechende Partition und Exfat zu benutzen, damit es einfach von beiden Seiten her ohne zusätzliche Treiber gelesen werden kann. Wenn das 7 ist und macOS in der aktuellen Version, dann können die halt beide Exfat lesen. Und also auf nativ quasi, ohne irgendwelche extra Treiber, und das ist dann im Zweifelsfall das, was man will, weil das funktioniert dann. Genau, also das ist relativ neu, dass macOS das unterstützt, glaube ich. 10.6.2 oder 10.6.3, glaube ich, oder sowas, ja. Genau, und also das Dateisystem. Was ich selber nicht weiß, ob halt die Dropbox überall dieselben Metadaten im Dateisystem oder wie auch immer, also ob die Dropbox sich, ob die dann einfach mehr Netzwerk-Traffic verursacht dadurch. Also das Ding wird irgendwie gesynkt. Ist ein spannendes Experiment auf jeden Fall, ja. Ja. Also wie die beiden Clients dann so miteinander harmonieren und was dann passiert. Aber im Idealfall sollte das funktionieren. Ja, also der Teil ist nochmal spannend. Da kannst du vielleicht nochmal Rückmeldung geben, ob das dann auch wirklich geklappt hat, weil ich weiß nicht, wie gut Dropbox damit umgehen kann, dass sich die Dateien verändern und dann auch sinnvoll in der gleichen. Also ob die irgendwelchen Sync-Zustand haben, der unabhängig von den Dateien ist und auf deinem Computer lebt, und dann der könnte ja in irgendeiner Form kaputt gehen. Aber er kann auch funktionieren. Also ich traue Dropbox das auch zu, dass es gut funktioniert. Man würde hoffen, dass es würde gehen. Ja, aber Sync ist so ein Problem. Kommt auf den Versuch an. Backup ist auch so ein Problem. Backup, ja. Also dieses Unsupported Network Volumes, das heißt halt Unsupported Network Volumes, weil es unsupported ist. Und gerade NTFS funktioniert halt da so semi-gut. Also ich persönlich will dazu eigentlich auch gar nicht irgendwie, ich habe mich damit auch nicht wahnsinnig beschäftigt und ich sehe es halt auch so, dass wenn ich mich verlassen will auf so ein Time Machine Backup, dann möchte ich darunter nicht irgendwie ein dünnfaseriges Netz mit Hacks und Zeug basteln, damit es halt irgendwie auch funktioniert vielleicht. Mhm. Also, sondern ich möchte mich halt darauf verlassen, dass es gut funktioniert und dass es auch supported funktioniert. Und dann bleibt halt nur die Alternative von so einer Time Capsule. Ja. Oder man kann halt Time Machine im Netzwerk nicht benutzen. Oder halt einen macOS 10 Server. Aber das ist ja wieder ein anderes Problem. Ja. Insofern, also ich habe da jetzt keinen Ratschlag parat und wenn ich jetzt aus dem Stegreif oder wenn ich jetzt recherchiert hätte, was da jetzt gerade funktioniert und was nicht, dann könnte ich ja auch nur zu sagen, das funktioniert jetzt gerade so mit diesem Setup und mit 10.6 irgendwas und mit 10.6 irgendwas plus 1 geht's vielleicht nicht mehr. Ja, was ja im Zweifel dann für sowas wie eine Time Machine eigentlich gaga ist. Ja, ja. Also man will schon mal zumindest volle Systemunterstützung für das, was man da macht. Weil im Zweifel willst du ja dann auch wiederum die Time Machine das Backup einlesen beim Neuinstallieren. Und beim Neuinstallieren kannst du das Flag nicht setzen, weil da kommst du von der Installations-CD. Und dann, dann ist das kein Backup, das erkennt. Halt, du willst halt grundsätzlich darauf verlassen können, dass du die Daten, die du gebackupt hast, auch wieder restoren kannst. Ja. Und das kannst du halt auch schon nicht. Ja, ja. Also. Genau, also da raten wir einfach mal davon ab. Und vielleicht gibt es im Netz Informationen, wie du es selber hinbasteln kannst, wenn du willst. Aber wir sind da nicht für. Genau, wir sind dagegen. Naja, weitermachen, Spaß haben. Hallo Martin, hallo Dominik, hier spricht der Christian. Ich bin noch relativ neu auf iOS und ich hätte eine Frage zum Thema Pushen, Synken und so weiter. Vor allen Dingen zu den Auswirkungen, die das auf den Batterieverbrauch hat. Wenn ich richtig aufgepasst habe, dann ist Pushen wesentlich freundlicher, weil man nur dann informiert wird, benachrichtigt wird, wenn auch was da ist. Aber die Frage ist so, was wird verbraucht durch diese offene Verbindung, die da ist oder sein muss? Vielleicht könnt ihr ja noch ein paar Takte dazu sagen. Das würde mich freuen. Außerdem habe ich einen kleinen App-Tipp. QuickCal ist ein kleines Programm für den Mac und auch für iOS. Beides im jeweiligen App Store. Was macht das Tool? Mit QuickCal kann man ganz einfach Termine und Aufgaben in natürlicher Sprache erstellen. quasi einfach losschreiben und Quikal kümmert sich darum, dass alles richtig ankommt. Dabei werden auch dann noch kluge Erinnerungen erstellt, abhängig von davon, wie weit das Ereignis in der Zukunft liegt. Also eine super App. Derzeit sind wir dabei, die iPhone-Version, der iPhone-Version Deutsch beizubringen. Und es gibt auch eine frische Verpackung. Die Mac-Version kann bereits Deutsch. Und bei beiden wirke ich ein bisschen bei der UI mit. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne auch auf Twitter melden. @quickcal, quick wie schnell und cal wie englisch Kalender. Viele Grüße, danke und tschüss. Ja, schöne Grüße zurück. Die Schleichwerbung ignorieren wir mal geflissentlich. Und was war die eigentlich? Ach ja, pushen. Genau, um pushen ging es. Und Stromverbrauch dessen. Und die Antwort ist, glaube ich, ja, so einfach ist das alles gar nicht. Also, was man sagen kann, ist, für MobileMe ist es im, also soweit ich verstehe, so, dass über, bei MobileMe der Push über die gleiche Datenleitung passiert, wie über die, die sowieso schon offen ist für Push-Notifications. Mhm. Und deswegen keine zusätzliche Batterie braucht, wenn du Push-Notifications sowieso anhast. Mhm. Wir sprechen jetzt von E-Mail-Push. Ja. Versus Push-Notifications. Ja. Weil ich habe die genaue Themenverflechtung nicht so ganz verstanden. Insofern mach du mal weiter, vielleicht blicke ich da noch mehr. Gut. Und also an sich brauchen Push-Notifications natürlich mehr Strom als keine Push-Notifications. Also um die Push-Notifications mal abschließend noch zu behandeln. Und dann kommt dann noch so der Aspekt mit, wie sieht es aus, wenn ich mir jetzt von einem Exchange-Server oder von Google Mail pushen lasse. Ja. Mhm. Und da ist es halt so, dass im Regelfall da der Push mehr Strom braucht als eine relativ konservative alle paar Minuten Abfrage. Weil du da eben zusätzlich noch eine Leitung offen hast, die gegebenenfalls mehr an der Batterie saugt, als wenn sie nicht da ist. Ja, ist aber alles so eine, muss man ausprobieren und hängt von deinem, gerade deinem E-Mail-Provider ab, wie der das implementiert, ob das über IMAP Idle läuft oder ob da irgendwie andere Push-Architektur am Start ist und wie das alles funktioniert, kann man einfach so über den Daumen jetzt nicht über alle Anwendungsfälle hinweg sagen, ob es jetzt mehr oder weniger Strom braucht. Mhm. Ja, das würde ich so ziemlich genauso sehen. die Geschichte wird zustimmen, dass der normale, also dass der App-Push und der MobileMe-Push über die über dieselbe Verbindung geht. Hm. Ja, also da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und dass das aber mit anderen Push-unterstützenden Dienstleistern, also Exchange und Co., nicht sein kann, sehe ich auch so. Insofern ist da auf alle Fälle eine weitere Verbindung offen, die auf alle Fälle mehr Strom braucht, als wenn du es regelmäßig abfeuerst. Weil auf alle Fälle nicht weniger Strom braucht zumindest, ja. Also genau. Wahrscheinlich auch mehr. Ja. Nee, ziemlich sicher mehr, weil ja. das haben sie auch also das bei den ganzen Optimierungsgeschichten, wie du denn mit deinen Radios umgehst auf den iOS-Devicen, war ich immer die Ansage, okay, mach kurz mal Power und dann geh wieder weg. Hm. Dann hast du den besten Stromverbrauch und nicht immer ständig irgendwie so ein bisschen lutschen. So ein Worst-Case-Szenario ist ja da zum Beispiel irgendwie Skype. Die zumindest lange gewesen, das habe ich auch schon lange nicht mehr ausprobiert. Ich habe es auch schon nicht mehr ausprobiert, weil wirklich die Batterie einfach am halben Tag am Ende war. Ja. Da kommt es immer natürlich dann auch darauf an, wie viel da passiert und auch bei Push über die Normalleitung kann man wahrscheinlich auch optimieren, aber man kann, glaube ich, sich jetzt sicher sein, jeder zusätzliche Push-Account braucht ein bisschen Strom. Ja. Jo, dann haben wir das soweit abschließend behandelt und kommen zu den Empfehlungen für diese Woche. Und ich möchte empfehlen für alle Pegelsüchtigen ein ich weiß nicht, will ich Pegel-Klon sagen? Eigentlich will ich nicht Pegel-Klon sagen. Nee, es ist kein Pegel-Klon. Das ist was anderes. Das stimmt auch nicht. Das gute Ding heißt Coin-Drop. Mhm. Gibt es fürs iPhone und wahrscheinlich auch fürs iPad. Ich habe es gar nicht ausprobiert. Ist Universal. Ist Universal, großartig. Naja. Und was man macht, man wirft oben Münzen ein in so einen Screen und dann ist da so beliebig komplizierte Anordnung von Dingen und sich drehenden Objekten und Kram und Balken und Physik-Zeug. Ja, und die Kugel fällt da durch. Und es gilt so andere Dinge ab. Also man kann so Kugeln anschießen, die dann die Farbe wechseln. Man kann irgendwie so böse Gesichter treffen mit der Kugel, mit der Münze, die dann wechselt, also die man aufsammeln muss quasi. Man muss es gibt vier böse Münzen, die man einsammeln muss, sonst geht's nicht weiter. Das stimmt nicht. Doch? Nein. Man kann auch 3 Sterne schaffen, ohne dass man die Münzen einsammelt. Und dann kommt man weiter? Ich dachte schon. Also ich habe es bisher nicht geschafft, ohne die 4 bösen Münzen weiterzukommen. Vielleicht hast du recht. Das war ein Muss. Vielleicht habe ich es mir eingebildet. Ja. Also die bösen Münzen muss man irgendwie mit den guten Münzen abschießen und das sind immer 4 an der Zahl, sagst du? Ja, immer 4 Münzen-Bösewichte. Okay. Ja, und dann gibt es halt noch diverse Bonus-Sachen, die man auch noch machen kann, so irgendwie so Pöbel andersfarbig schießen und dann unten fallen die Münzen in solche Eimer. Und wenn man irgendwie alle Eimer einmal trifft, schwierige Konstruktion, dann gibt es irgendwie auch nochmal Bonuspunkte und irgendwie alles blinkt und alles ist kreischebunt und Regenfogenfarben und hat viel Soundeffekt. Und das ist halt so, also Pegel auf LSD, falls es irgendwie noch möglich ist. Ja, Pegel also mit noch mehr Drogen. Und mit ein bisschen mehr User-Interaktion. Also bei Pegel hat man schon immer so diesen in eine Richtung und losschießen und fertig. Und hier hast du ja bis zu 5 Münzen, die du gleichzeitig fliegen lassen kannst. Du kannst auch noch schütteln, wenn du ein bisschen stärker bouncen willst. Was ein bisschen ein anstrengendes Element ist, also zumindest auf dem iPad, vielleicht ist es auf dem iPhone angenehmer. Mhm. Und ja, An sich ist aber so die Assoziation zu Pegel, finde ich auch, also gerade wegen diesen einzelnen Pins, also die man einfärben muss, ja, die man so treffen muss, das sind halt genauso diese Pegel-Dinger eigentlich. Pegel-Dinger. Wie heißen denn die? Wo? Dadurch heißt doch Pegel, oder? Weil die Dinger heißen nicht die Dinger Pegel? Keine so Ahnung. Diese Holzstäbe, wo man so da durchgeht. Ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Ja. Kostet also, eine Mack, oder? Kostet eine Mack. Kostet eine Mack, hat relativ viel Content für diese Mack. Ja. Also ich bin noch nicht durch. Hatte aber schon so ein bisschen viel Spaß. Also Game Center technisch ein bisschen nicht so ganz so umfangreich. Also da kann man jetzt weniger so mit seinen Freunden konkurrieren, habe ich das Gefühl. Ja, man kann halt ähnlich wie bei Cut the Rope halt alles durchspielen mit Maximum und fertig. Ja. Und dann kann man halt noch mehr Punkte haben. Aber es hat halt Summe, diesen, aber es ist halt diesen Tiny Wings-Effekt von der Dom hat jetzt irgendwie so und so viele Punkte ist so und so weit gekommen. Den Effekt hat das halt nicht. Aber an sich ein schön rundes Ding, billig und so das Pegel für die neue Generation quasi. Für die neue Generation. Ja. Tada! Tada! Capture-Bonus. Naja. Level geschafft. Sei empfohlen. Hast du definitiv. Ich habe, schwierig. Das White House Correspondents Dinner sollte man sich angucken auf YouTube, finde ich. Oh ja. Also ich bin über eine Ecke dahin gekommen, weil es ist ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, der Herr Trump will der republikanische Präsidentschaftskandidat werden für 2012. Oder möchte bessere Einschaltquoten für seine Sendung, ist das noch nicht ganz klar, ja. Das weiß man von beiden zumindest, ja. Genau. Und ich bin ja eher über den Trump wiederum an den Rest gekommen, weil ich habe mir gedacht, okay, ich mache mal Recherche und guck mal irgendwas von The Apprentice durch. Also wer das nicht kennt, es ist eine sehr skurrile Reality-Show, die man nicht unbedingt gesehen haben muss, aber die auch Entertainment Value hat, also man kann sich's angucken. Ja. Aber eben was passiert ist, er hat ja so diese Börser-Geschichte nochmal an den Start gebracht mit Obama muss mal das Longform Birth Certificate produzieren, damit man auch wirklich glaubt, dass unser Präsident ein rechtmäßiger Präsident ist. Produzieren ist an der Stelle auch ein schöner Neologismus. Ja, ja. Also, er muss das herzeigen. Genau, und was passiert ist, dass Obama kurz vor der diesem Correspondence Dinner, das ja jedes Jahr stattfindet, eben dieses Birth Certificate dann endlich auch hergezeigt hat, weil es ihm zu bunt wurde. Mhm. Und der Herr Trump gemeint hat, welche tolle Leistung er erbracht hat, dass es jetzt endlich passiert ist. Und die weiteren tollen Fragen, die er noch hat, also es sind auch wirklich Fragen aufgekommen. Es ist super wichtig auch, also wie er in der Schule war zum Beispiel und so weiter. Also sind die College Records irgendwie noch hier und so, weil also, es kann ja nicht sein, dass irgendwie ein schlechter Schüler war und dann irgendwie Magna Cum Laude abgeschlossen hat. Und genau. Da kommt jetzt so der Gutenberg-Effekt noch ein bisschen. Auf alle Fälle, es ist sehr skurril alles und so, das hat halt so seinen Peak jetzt so ein bisschen gehabt an diesem Correspondence-Dinner. Und Seth Meyers spricht da als Comedian und eben Obama selber vorne dran und da wird ordentlich auf Trump drauf gedroschen in einer ganz angenehmen Art und Weise, aber also es ist wirklich, wirklich lustig. Und ja, das gibt's auf YouTube, kann man angucken. Ist auf C-SPAN übertragen worden und genau. Ja. Seth Meyers kennt man aus Saturday Night Live, der macht da auch immer die Nachrichten. Genau. Und wenn man dann so dieses Format mag, ja, irgendwie so, da ist die Presse, die White House Correspondents und werden irgendwie vom Präsidenten und entsprechenden Comedians besprochen kurzzeitig, dann kann man auch nochmal so ein Blast from the Past machen und Stephen Colbert sich geben in der Rolle. Legendär. Großartig, weil der war bei Bush da mal. Und diese Kombination ist höchst gar nicht skurril. Also die toppt das Ganze nochmal. Aber erstmal Obama gucken, um zu sehen, ob das was für einen ist. Ja, das ist auch eine schöne Empfehlung. Und dann kommen wir auch so knapp so zumindest an unsere angepeilte Sendungslänge ran. Ja, kommt davon, wie viel Leerlauf wir so am Anfang hatten. Ja, also so eine Minute oder zwei. Also man merkt, wir haben so ein Thema weggelassen und das wäre sich sonst genau ausgegangen, ne? Aber der Lost Episodes. Naja, ich habe noch einen schönen Rausschmeißer ausgesucht. Und ich habe den diesmal sogar wieder auf meinem iPad und kann den live einspielen. Ganz toll. Es ist ein Schmankerl für die Freunde der vielseitigen Würfel unter euch. Okay. Ein Schmankerl für die Freunde der vielseitigen Würfel. Die im bevorzugt in Keller- oder Garagengewölben mit viel Papier und Stift und anderen Utensilien dann benutzt werden, um Zwerge, Elfen und sonstige Geschichten zu emulieren. Zu leveln oder zu schnetzeln, je nachdem, welche Seite man da annimmt. Und da habe ich hat der Nils auf Twitter was Schönes gefunden und das habe ich mir gedacht, das hat so einen Fremdschämen-Faktor, das muss hier rein. Okay. Insofern wünschen wir eine angenehme Woche und man hört sich und viel Spaß. Jo, macht's gut. Hey, do you want to go see Bardis 3D tonight? I hear he takes on the Vacuum Consortium. I can't. I've got this thing. A thing? Yeah, a thing. I just can't really bail on it, but... What kind of thing? What are you doing? In the basement rolling dice. I'm a wizard. When we play, we do it right. Candle slicker, fighting dragons in my mind. DM says you're gonna die. Roll a d6. Roll a d6. Roll a d6. Na na na na. DM says you're gonna die. Roll a d6. Roll a d6. Roll a d6. Na na na na. DM says you're gonna die. Roll a d6. Give me perception check. Make your damn rolls worthwhile. Players love my style. At my table getting wild. Got these schemes applied. Got my map and my cloak. Got these players' heads a-popping. Someone get me more coke. Hell yeah! Level up. Goblins all around me. I be hacking them all up. When the goblins all around me, I be hacking them all up. I'm a level 30 ranger, I've been playing for a while. This is how we live, every single night. Necromancer. fight, so raise the dead and let me see them fight, fight, fight, fight. Hell yeah! Raise them up, raise them up. Zombies all around me, I be hacking them all up. I be hacking them all up. I be hacking them all up. There's zombies all around me, I be hacking them all up. Take me down here with these mice, I'm a wizard. Shields up, put your shields up.